Kapitel 21. Franz fragt: Kommen Sie aus München? Die Frau sagt: Nein, ich komme aus Paris. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Engländer. Wie international, sagt Maria mit ironischer Stimme. Kapitel 22. Maria zieht die Schuhe aus. Die Schuhe sind zu pink. Danke für das Anprobieren. Gerne, sagt die Frau. Dann nimmt die Frau eine Visitenkarte. Sie gibt die Visitenkarte Franz. Sie sagt mit süßer Stimme: Wenn Sie wieder in München sind, kommen Sie in die Boutique. Oh, danke, sagt Franz. Kapitel 23. Maria ist wütend. Franz sieht, dass Maria wütend ist. Er sagt schnell: Wir müssen gehen. Auf Wiedersehen, sagt die Frau. Maria sagt nichts. Kapitel 24. Franz und Maria gehen ein paar Minuten. Maria sagt nichts. Franz wird nervös. Er sagt: Maria, Entschuldigung, die Frau war sympathisch. Maria sagt: Die Frau war eine arrogante Stadtfrau. Ich finde, sie war eine sehr kosmopolitische Frau. So? Ihr Interesse an dir war nur kommerziell. Die Frau wollte, dass du die Schuhe bezahlst. Kapitel 25. Franz und Maria kommen zu einem großen Kaufhaus. Maria bleibt vor dem Kaufhaus stehen. Sie sagt mit aggressiver Stimme: Franz! Franz reagiert sofort: Maria, komm, wir gehen in das Kaufhaus. Da gibt es schöne Sachen für dich. Okay, sagt Maria. Sie nimmt Franz an der Hand und sie gehen in das Kaufhaus.